Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves. Meine Damen und Herren, liebe Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten, hier ist das Zeilenende. Hallo, liebe Elite-Wombatunden, schön euch wiederzusehen. Der Aushilfs-Jedi hat keine Lust auf Anmoderation und macht trotzdem Anmoderation und jetzt stehe ich da wie bestellt und nicht abgeholt. Aber ich kann euch eins sagen, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Elitismus. Okay, wer hat's erkannt? Ja, genau, ihr könnt bis zum 3.4. eure Antworten einsenden an rätsel@dieelite.org. Am 4.4. ist dann Auflösung, oder was? Am 4.4. erscheint dann diese Folge, hoffentlich. Der erscheint schon davor. Dann müssen wir die jetzt leider zurückverlegen oder du piepst das Datum aus und sprichst da was anderes drüber, damit der Witz auch voll zündet. Nein. Also, wir sprechen heute über? Über? Über? Unter? Über Menschen. Über Menschen. Das ist ein Roman von Juli C. Und, nee, das ist Unter Leuten, was du meinst. Nee, das Über Menschen war die Fortsetzung. Ach so. Auf alle Fälle, wir sprechen über unterschiedliche Menschen, die alle etwas gemein haben. Manche davon sind seltsamerweise Amok gelaufen. Verrückt. Jetzt muss man sich ja vorstellen, wenn jemand Amok läuft, würden ja ganz viele Leute sagen, der hat sein Leben nicht im Griff. Das könnte man so sagen. Man könnte aber auch sagen, dass er sein Leben sehr im Griff hat. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, die ganzen Leute, die da so Amok laufen, ja, die haben alle relativ was gemein. Alle verfassen, bevor sie Amok laufen, ein Manifest. Und wer mal eine Magisterarbeit geschrieben hat oder eine Diplomarbeit oder sonstiges, der weiß, was für ein Geschäft so ein richtig großes Schriftstück ist. Und meistens sind es ja nicht so ein Dreiseiter, wo dann drin steht, alle scheiße oder sowas, alle doof und sowieso pfui und fu, sondern in der Regel sind das richtig große Pamphlete, in denen so richtig schön dargelegt wird, woher man seine Theorien bezieht und wer überhaupt schuld ist und wer auch der Feind ist und irgendwas steht auch immer mit Frauen und dann schließt man so seine Konsequenzen daraus. Das waren jetzt sehr viele Fremdworte dafür, dass du eigentlich nur davor warnen wolltest, dass Alice Schwarzer demnächst Amok läuft. Hat die ein Manifest geschrieben? Bestimmt. Weil, das ist so die Regel, du brauchst mindestens ein Manifest, sonst kannst du nicht Amok laufen. Hat die nicht dieses Ding für den Frieden in der Ukraine geschrieben? Ist das nicht ein Manifest? Ja, das ist eigentlich eher so ein, ja, die nennen es Manifest, aber irgendwie so ein richtiges Manifest ist es ja nicht. Naja, aber das kommunistische Manifest ist ja auch ein echtes Manifest. Ja, aber das ist auch ein bisschen länger und ein bisschen größer. Hast du das Ding mal gelesen? Erstens ja, zweitens, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Dicke und drittens, wenn man so dünn ist wie Alice Schwarzer, dann kriegt man auch nicht mehr Worte hin. Also bei Karl Marx und Friedrich Engels steckt schon ganz schön viel in Kapital beispielsweise drin, was ja so eine Fußnote zum Manifest ist. Ich hätte eher gesagt, dass es umgekehrt ist, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde die Variante so rum schöner. Entschuldigung. Wir reden über Manifeste, da ist dann das Kapital einfach eine Fußnote. Ja, okay, es ist in Ordnung. Und wenn du mal Immanuel Kant gelesen hast, weißt du ja, wie Fußnoten ausschauen können. Oh, da weiß ich auch, wie einzelne Sätze ausschauen können. Oder Habermas. Habermas konnte das auch wunderbar. Und natürlich auch Meister Luhmann konnte wunderbare Fußnoten schreiben. Oder Max Weber konnte das auch. So wo die Fußnote eigentlich in halber Schriftgröße trotz allem noch die Hälfte der Seite ausmacht. Wo du denkst, ja, wobei, die Weberschen Fußnoten sind ja noch überschaubar. Kommt drauf an, bedingt. Ja. Aber zurück zur Länge, das Hacker-Manifest habe ich jetzt nicht als so lang in Erinnerung. Das Hacker-Manifest? Ja. Ist das dann wirklich ein Manifest oder ist es einfach nur so ein Regelwerk, das sie sich selbst geben? Naja, also dadurch, dass es nur digital existiert, ist es nicht wirklich fest, sondern irgendwie digital. Das macht die Sache wieder schwierig. Also es ist ein Manidick. Quasi. Gut. Das würde auch erklären, warum sich Männer so appealed fühlen zu der Hackerkultur. Also, aber springen wir doch mal rein in das Thema und schauen uns mal diese 5 Elemente an, die so ein Manifest braucht. Gut. Weil du sagst immer, Kapitalismus anzünden und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir brauchen dringend ein Manifest, bevor du da loslegen kannst. Vielleicht kriegen wir ja dann den Kapitalismus besiegt, wenn du dann endlich mal quasi mit Flammenwerfer und Benzinkanister losziehst und den Kapitalismus anzündest. Streichholz und Benzinkanister, bitte. Ja, es bringt ja nichts, wenn du das nur ein bisschen drüber schüttest. Wir brauchst schon einen Flammenwerfer. Ach was. So. Gut, also ist so ein denn, Manifest, was braucht mein Manifest denn? So, also ein Manifest braucht 5 Elemente. Ich meine, wir können das jetzt mal ganz kurz bei Marx durchexerzieren. Ja. Um einfach nur zu schauen, ob Marx die Qualität eines echten Manifests, dann erklärt es vielleicht auch, warum Marx nicht amok gelaufen ist. Gut. Als allererstes braucht so ein Manifest Vordenker. Haben wir. Marx. Bei Marx hast du einen Vordenker? Wer ist der Vordenker bei Marx? Marx. Marx ist der Vordenker für Marx. Der Vordenker muss doch derjenige sein, der das Manifest schreibt, dachte ich, oder? Nein. Also es ist der Manifestschreibende bezieht sich ja immer auf andere Leute, die auch Manifeste geschrieben haben. Also diese ganzen Attentäter, die da jetzt amok gelaufen sind in den letzten Jahren, beziehen sich ja immer auf irgendwelche Amokläufer davor. Also der Typ jetzt hat sich ja auf Christchurch bezogen, der Christchurch-Typ hat sich auf Anders Behring Breivik bezogen und so weiter und so fort. Das funktioniert da nicht, wo es um ein erstes Manifest geht und ich wüsste kein Manifest vor dem kommunistischen Manifest. Also braucht Marx keinen Vordenker. Jesus? Jesus hat kein Manifest geschrieben. Nein, aber er ist der Vordenker für Marx. Achso, nee, so weit würde ich nicht gehen. Also oder, keine Ahnung. Also Marx hat sich immer mal wieder an Malthus beispielsweise abgearbeitet und auch an Smith und irgendeinen habe ich vergessen, da fällt mir gerade der Name nicht ein, dieser dritte. Ja, also aber es gibt Vordenker, die Marx kritisch rezipiert. Ja, und Adam Smith hat ja immerhin die unsichtbare Hand. Bei Marx ist es dann direkt ein ganzes Gespenst. Also ja, quasi. Siehst du, also ist Adam Smith ein Vordenker für Marx, weil unsichtbare Hand muss ja auch irgendwem gehören und bei Marx ist es dann quasi die Hand des unsichtbaren Gespenstes. Also verrückt, aber das Gespenst ist ja sichtbar bei Marx. Jetzt bin ich verwirrt. Ein Gespenst ist nicht immer sichtbar. Ja, aber das Marx'sche Gespenst, das sieht man ja, deshalb haben die Leute doch Angst davor, weil es umgeht. Ja, du siehst es aber nicht. Es geht nur um und du hörst es halt. Verrückt. Also in dem Also Sinne ist quasi Marxisches kommunistisches Manifest ist Podcast. Man sieht nichts, aber man hört was. Mhm. Genau. Verrückt. Also, dann gibt's Schuldige. Schuldige. Ja. Ja, in jedem Manifest wird festgestellt, dass irgendwer schuld ist. Kapitalisten. Gut. Die Kapitalisten sind schuld. Ja, immer. Dann gibt es in jedem Manifest immer ein Feindbild. Es muss ja nicht derjenige schuld sein, der dann auch das Feindbild ist. Es kann auch das Feindbild einfach nur durch die Umstände entstehen. Der Großgrundbesitzer. Der Großgrundbesitzer ist ja in dem Fall nicht zwingend Kapitalist, aber ihm gehört halt was. Der Großgrundbesitzer ist tatsächlich in den seltensten Fällen Kapitalist, aber das ist eine andere Diskussion. Genau, und dementsprechend, Großgrundbesitzer sind zwei Marks und natürlich Produktionsmittelbesitzer. Die historische Theorie macht er nicht im Kommunistischen Manifest auf, aber egal. Oder? Gut, dann ist immer irgendwas mit Frauen. Ach doch, macht er, aber egal. Frauen wichtig Frauen, im Kommunismus. Clara Zetkin, Rosa Luxemburg. Nein, aber Frauen spielen immer eine Rolle in jedem Manifest. Also du musst ja immer klären, und was ist jetzt mit den Frauen? Ja. Ja. Also die ganzen Incels beziehen sich, also bei Incels ist es zum Beispiel ziemlich sinnfrei und ziemlich einfach. Die Vordenker sind andere Incels, Schuldige sind Frauen, das Feindbild sind Frauen. Was ist jetzt mit den Frauen? Ja, Frauen sind halt Frauen und schuldig und Feindbild. Und die Konsequenz, Frauen müssen weg. Das ist so die einfache Variante. So Incel-Manifeste sind zum Beispiel super, super simpel. Bei Marx, wie ist es mit den Frauen? Frauen kommen vor, tatsächlich, als eigenständige Proletarier auch. Genau, und der Vorwurf, dass an die Bourgeoisie, dass Frauen auch reines Produktionsinstrument sind. Oder so, es gibt jedenfalls Ansätze für die Frauenbewegung im Kommunistischen Manifest. Aber da haben wir schon wieder ein Problem, die kommen da positiv vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten die nicht positiv vorkommen. Nein, muss ja nicht. Okay. Du kannst ja zum Beispiel auch Annalena Baerbocks Politik. Wenn die jetzt mal sich hinsetzen würde und selbst ein Buch schreiben würde, quasi das Baerbock'sche Manifest, könntest du quasi sagen, Vordenker für Baerbock sind Robert ganz Habeck. Viele, bitte, Habeck, also Vordenker, nicht Vorschreiber, das ist wichtig, man muss aufpassen. Der Robert macht, das Lektorat, der ist quasi Nachschreiber. Dann Schuldige sind Christian alle, die Lindner. Irgendwie... Schuldige sind alle, die irgendwie den Klimawandel bedingen. Feindbild ist der Klimawandel. Das ist ziemlich simpel. Ja. Dann Frauen sind ganz klar positiv konnotiert, denn es ist natürlich feministische Außenpolitik und feministische Ökologiepolitik. Und außerdem ist die Autorin eine Frau. Das heißt, da ist quasi Frau schon drauf. Genau. Und dann hast du Konsequenz, Kapitalismus anzünden, aber CO2-neutral bitte. Okay, das heißt, das ist Konsequenz ist der fünfte Punkt, den wir brauchen. Genau, und Konsequenz ist quasi der fünfte Punkt. Bei Marx ist es Revolution. Proletarier aller Länder vereinigt euch zumindest mal im Manifest. Genau. Also ja, aber weitergedacht in der Fußnote ist dann quasi Revolution und das Ding hat keine Fußnote mehr. Das ist Kapital. Ja, aber das ist vorne. Also quasi okay. Ist eine Fußnote vorne. Fakt ist auf jeden Fall, am Ende des Weges steht Sozialismus, Kommunismus, Feierabend. Freiheit und Feierabend. Feierabend war Wissenschaftstheoretiker, aber das führt zu weit. Ja, wir reden auch nicht über Feuerbach, also... Nicht? Schade. Er hatte mich schon auf die religionsphilosophische Diskussion gefreut. Nee, in Feuerbach ist es der Bosch. Auf alle Fälle... Und dann noch ein paar andere. Müssen wir jetzt mal das Elite-Manifest so uns zusammendenken? Ja. So, also, das Elite-Manifest. Wer sind denn für uns unsere Vordenker? Unsere Vordenker. Gute Frage. Hast du denn jemanden, den du als Vordenker für uns bezeichnen könntest? Also, wir haben ja schon geklärt, dass quasi das Kommunistische Manifest ein Podcast war. Also ist Marx quasi einer unserer Vordenker. Okay. Dadurch, dass wir ein Podcast sind und Podcast braucht Podcast-Vordenker, also ist Tim Pritlove einer unserer Vordenker. Ich glaube, der würde sich geehrt fühlen, in einer Reihe mit Karl Marx zu stehen. Gut, Marx, Pritlove, haben wir noch irgendwen? Wir brauchen noch irgendwas Intellektuelles, so Luhmann vielleicht? Kevin Kühnert. Kevin Gut. Kühnert spielt eine wichtige Rolle für die Genese dieses Podcasts. Okay. Und kam schon viel zu lange nicht mehr vor. Gut, also Kevin Kühnert, Niklas Luhmann, Karl Marx, Tim Pritlove. Haben wir noch einen fünften? Wir brauchen noch eine Frau. Ja, vielleicht eine Frau wäre schön, würde ich gerade sagen. Oder vielleicht zwei oder drei sogar. Ja. Dem Ätna? Für dich gerne, ich verbinde da nichts mit. Schade. Margaret Thatcher vielleicht noch? Es ist eine... Ich sehe, worauf das hinausläuft. Das hat Sprengkraft. Naja, ich meine, organisierte Destruktion ist Margaret Thatcher pur. Also Entschuldigung. Ja, das Interessante wird sein, wenn Margaret Thatcher versucht, Niklas Luhmann zu erklären, that there is no such a thing as society. Und ja, Martina Sonneborn. Sehr gut. Das gefällt mir. Ja, oder natürlich Liesel Karstadt. Das wäre jetzt auch schon eine Idee. Ja, warum nicht? Liesel Karstadt als Vordenkerin, weil wir brauchen eine Frau. Ja, und Bugs Bunny. Und Bugs Bunny. Bugs Bunny ist ein ganz wichtiger Vordenker für diesen Podcast. Ja, ja. Magst du erklären, warum? Nein. Okay. Also wir halten fest, es ist eine ganze Bande an lustigen Vordenkern. Oh ja, bildet Banden. Bildet Banden. Aber damit sind wir zu früh. Das wäre ja quasi schon Punkt 5. Ich hätte auch noch eine Vordenkerin. Oh, eine Vordenkerin. Ja, Emma. Emma. Ja, von den Spice Girls, Emma Banden. Du, du, du. Entschuldigung, der lag hier so rum. Das waren jetzt schon zwei Briten. Gut, dann haben wir noch Indira Gandhi. Warum Indira Gandhi? Weil sie nicht verwandt und verschwägert ist mit Mahatma Gandhi. Das ist richtig. Und damit natürlich ein schönes Missverständnis generiert, was natürlich für einen Satire-Podcast perfekt ist. Oh, Missverständnisse sind unser Tagesgeschäft. Cool. Vielleicht möchte auch Missverständnis eine unserer Vordenkerinnen sein. Ja, und dann würde ich als Vordenkerin bezeichnen, wer immer auch als erste weibliche amerikanische Präsidentin ins Amt kommt. Ja. Weil, so wie es aktuell ausschaut, wird es noch sehr, sehr, sehr, sehr lange dauern. Und so lange wie das dauert, werden die sicherlich irgendwann eine Zeitmaschine erfinden. Das und dann kann quasi die zukünftige US-Präsidentin durch die Zeitmaschine auch Vordenkerin werden. Witzig. Lisa Simpson. Lisa Simpson. Lisa Simpson. Also laut den Simpsons ist sie die erste weibliche Präsidentin. Buchstabiere Lisa. L-I-S-E-R. Lisa Simpson. Ja, genau. So. Guti. Also, wir haben eine bunte Bande an Vordenkern. Mhm. Gibt's irgendwelche wichtigen Zitate von diesen Vordenkern, die wir da noch mit einfließen lassen müssen? Ist was, Doc. Okay. Gut, wir brauchen jemanden, der schuld ist. Und nein, Christian Lindner fällt jetzt ausnahmsweise mal flach. Ja, aber der ist doch in unserem Podcast immer schuld. Ja, aber wir brauchen mal so wie jemanden, der richtig schuld ist. Also, keine Ahnung. Angler. Warum Angler? Weil. Angler sitzen den ganzen Tag nur rum, hängen ihre Rute ins Wasser und warten. Ja. Das ist so ein bisschen wie das Lumpenproletariat bei Marx. Es ist so nicht wirklich produktiv. Ja, eben. Deshalb ist es großartig. Nein, es ist nicht großartig, weil durch den Klimawandel hast du gar keine Fische mehr im Meer. Das heißt auf Deutsch, die sind noch nicht mal mehr für die Nahrungsmittelproduktion tauglich. Das heißt, Angler sind wirklich der Abschaum schlechthin. Aber die haben den Schuss noch nicht gehört. Weil du darfst ja nicht vergessen, wenn der Klimawandel sich wirklich durchsetzt, ja? Ja. Wir sind noch nicht ganz sicher. Internet hat sich jetzt durchgesetzt, Klimawandel, mal schauen. Wenn sich der Klimawandel so richtig durchsetzt, dann wird es nichts mehr mit den Fischen. Ja. Das heißt, die sitzen wirklich nur noch doof rum, hängen ihre Rute ins Wasser und sitzen da nur. Das ist völlig unproduktiv. Mit denen ist auch keine Revolution oder irgendwas Konsequentes zu machen, weil die sitzen nur. Ja. Und zwar rum. Ja. Ja. Aber? Wer den ganzen Tag nur seine Rute ins Wasser hält, kann wenigstens nicht mit 150 in seinem SUV über die Autobahn kacheln. Das sagst du. Ja. Naja, die sitzen ja den ganzen Tag da rum und halten ihre Route ins Wasser. Ja, und dann fahren sie abends mit ihrem SUV und dem ganzen Geraffel im Kofferraum wieder zurück. Ja, aber das machen sie halt nicht tagsüber. Nein, aber abends und morgens. Ja, aber die Leute. In aller Herrgottsfrüh. Aber die Leute, die das den ganzen Tag machen, das sind die wirklichen Feinde. Also. Ja? Also LKW-Fahrer. LKW-Fahrer, ja. Siehst du, sitzen auch den ganzen Tag nur rum, bewegen dabei aber auch noch Brummis. Okay, also LKW-Fahrer und Angler nehme ich trotzdem mit rein. Ich lasse mich da nicht abbringen. Ist okay, ist ja schließlich ein Gemeinschaftsmanifest. Genau. Da muss man auch schon mal schmerzhafte Kompromisse eingehen. Genau. Schmerzhafte Kompromisse ist schon ein ganz gutes Thema. Boxer. Boxer. Die Hunde? Boxer. Bitte? Die Hunde oder die Sportler? Die Sportler. Die Boxer. Warum die Sportler? Naja, wer sorgt für Schmerzen? Boxer. Okay. Also wir hatten ja von schmerzhaften Konsequenzen, von schmerzhaften Menschen gesprochen. Also Boxer produzieren Schmerzen. Preisboxer zum Beispiel. Amateurboxer. Ja. Profiboxer. Ja. Promiboxer. Ja. Okay. Ja, Kirmesboxer. Und natürlich, ganz wichtig, auch für dich, natürlich in der Autofahrerindustrie, der Boxermotor. Ja, natürlich. Ich möchte aber dann möchte ich den Hund trotzdem mit auf die Liste setzen, aus ähnlichen Gründen, wie du Indira Gandhi auf die Liste gesetzt hast. Wenn er für Missverständnisse sorgt. Richtig. Ist es schön. Stimmt, Boxerhunde auf jeden Fall auf die Liste. Ja, ja, also seitdem man den Schwanz nicht mehr kopieren darf und diese Wedelschwänze ja gemeingefährliche Waffen sind, die auch Schmerzen verbreiten. Du guckst so kritisch. Weißt du nicht, was Kopieren ist oder was? Du musst es nur deutlich aussprechen. Ich habe gerade nur drüber nachgedacht, man könnte das auf das Missverständnis kommen, dass man den Schwanz kopiert und dann wedelt der Hund mit zwei Schwänzen so. Ja. Ja, bei Boxern sind die Schwänze meistens unterausgeprägt, weil zu viel Anabolika. Das gleichen dann die nicht kopierten Boxer halt wieder aus. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wen brauchen wir noch als Feindbild? Nee, nicht als Feindbild. Schuldige. Als Schuldige. Entschuldigung. Es geht jetzt darum, wer schuld ist. Feindbilder kommen danach. Ach so, ja. Für mich ist das immer noch das Gleiche, aber wenn du das sagst. Wer ist schuld? Schuld kann ja auch... Der Bossa Nova ist noch schuld. Der ist immer schuld. Siehst du. Also gehört der auch in unser Manifest noch rein. Gut, der Bossa Nova. Nein, also Schuld kann ja unterschiedlich auch sein. Es kann ja zum Beispiel auch die Unachtsamkeit der Gesellschaft schuld sein. Ja. Und dann hast du ein Feindbild, das darauf rausläuft. Es kann zum Beispiel Putin der Schuldige sein, ja, dafür, dass Flüchtlingswellen ausgelöst werden. Die Flüchtlinge können dann aber das Feindbild sein. So musst du es sehen. Okay. Oder zum Beispiel das Feindbild im Kommunistischen Manifest ist ja auch beispielsweise das Lumpenproletariat, weil mit dem keine Revolution zu machen ist. Das Lumpenproletariat hat aber die Umstände nicht zu verschulden, also ist nicht an den Umständen selber schuld. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Lumpenproletariat unbedingt das Feindbild ist, aber es ist in Ordnung, ja. Naja, er zitiert es auch als Feindbild, also dementsprechend, gut, ich glaube, Schuldige haben wir jetzt genügend. Ja. Und wegen mir darf auch Christian Lindner schuld sein. Ich hätte ihn jetzt allerdings in deinem Manifest eher als Feindbild. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, Christian Lindner aus ökonomischen Gründen, da kann man was sparen, der kann eine Doppelrolle besetzen. Aha. Okay, also neoliberale Turbokapitalisten sind quasi das Feindbild. Genau, neoliberale allgemein. Gut. Und Turbokapitalisten allgemein. Also die Turbokapitalisten, die in Porsche Turbo fahren. Du guckst skeptisch. Ja, da würde ich auch AMG-Fahrer dann direkt mit reinnehmen. Ja, sehr wichtig. Und wie heißt das von BMW? Alpine, glaube ich, ne? Ja. Definitiv. Ja. Gut. Haben wir sonst noch Feindbilder? Bayern. Bayern? Ja. Da ist jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Bayern kann gar nicht schuld sein an seiner eigenen Existenz. Bayern wollte sich selbst abschaffen. Wollte es das? Ja, ja. Der bayerische König wollte nicht mehr bayerischer König sein. Ja. Aber die Österreicher wollten Bayern nicht haben. Dementsprechend sind die Österreicher schuld. Bayern ist allerdings das Feindbild. Okay. Genau. So erklärst du den Unterschied zwischen Schuldigen und Feindbild. Okay. Der bayerische König wollte ja damals nicht mehr bayerischer König sein. Er wollte sein bayerisches Reich quasi an Österreich anbiedern. Ja. Und man kann es ihm nicht verdenken. Wenn man sich heute anschaut, was dabei rausgekommen ist, umso weniger. Ja, vor allem, wenn du dir die österreichische Hymne anschaust, Land der Berge, da schaute sich der bayerische König um, sah, ja, Land der Berge sind wir auch, also sind wir Österreich. Ja, quasi. Weil genau. Nachdem er mit seiner Zeitmaschine in die Zeit gereist ist, als es keine bayerischen Könige mehr gab, aber österreichische Nationalhymnen. Genau. Und dann darfst du ja nicht vergessen, dann hast du ja auch noch ganz andere Geschichten, zum Beispiel Österreich, also du hast zum Beispiel Bayern, Korruption, Amigo-Affären. Ja. Und dann schaust du dir Österreich an und da ja. stinkt halt Bayern dagegen ab. Ja, da, ja. Da kann der Bayer quasi machen, was er will. Der Österreicher ist ihm immer korruptionstechnisch 3 Schritte voraus. Mhm. Das heißt, der Bayer hat natürlich ein Interesse, sich da anzugliedern. Mhm. Okay. Ja, doch. Und dementsprechend Bayern-Feindbild, aber nicht schuldig. Mhm. Weil die Bayern haben versucht, nicht mehr Bayern zu sein, sondern Österreicher. Ja. Also sie wären ja weiterhin Bayern in Österreich gewesen, aber... Ja, aber nicht mehr unser Problem. Ich sehe schon. Und zum Beispiel der Fußballverein Bayern München würde heute, hätte das geklappt, auch heißen Austria Bayern München. Verrückt. Genau. Um sich abzugrenzen, zum Beispiel von Austria Wien. Ja, ist wichtig. Genau. Dabei heißen die Austria Wien ja nur Austria, um sich von Rapid Wien abzugrenzen. Haben die auch ein Manifest? Also in München hat auf jeden Fall mal Manni Schwabel gespielt. Verrückt. Ja. Gut, weitere Feindbilder. Minigolfer. Ja. Minigolfer sind zum Beispiel... Alter, kurze Verständnisfrage. Sprechen wir von den Leuten, die auf Kleinbahnen diesen Freizeitsport ausüben, oder sprechen wir von Leuten, die mit ihrem Mini zum Golfen fahren? Nein, also auf diesen Kleinbahnspielern. Okay. Und ganz schlimm sind sogar diese Tisch-Minigolfer. Ja. Weil, warum nicht gleich richtig? Hm. Weißt du, das ist wie Angler. Angler, nee. Weißt du, auch Angler könnten ein Feindbild sein. Sie sind allerdings schon Schuldige. Ja. Angler gehen mit einer Rute raus. Weißt du, du kannst dann auch gleich mit einem Trawler durchfahren und einfach die Meere überfischen. Dann ist einfach gleich Feierabend. Ja. Weißt du, das ist richtig konsequent. Das ist auch zum Beispiel diese Miniatureisenbahn Leute. Also so Seehofer zum Beispiel. Ja. Feindbild. Weil du kannst auch einfach echte Eisenbahn fahren. Würden mehr Leute echte Eisenbahn fahren, würden vielleicht auch mehr Züge fahren und dann wären sie vielleicht nicht so spät. Mhm. Unbedingt, okay. Das finde ich total nachvollziehbar. Also wenn Horst Seehofer einfach häufiger Bahn gefahren wäre, statt Modelleisenbahnen zu bauen, hätte er was dafür getan, dass unser Bahnnetz besser wäre, und weil er es nicht getan hat, ist er der Feind. Ja. Genau. Total plausibel, ja. Total logisch, nachvollziehbar. Das geht vor jedem Gericht der Welt durch. Ja, also Horst Seehofer ist auf jeden Fall ein Feindbild. Ja, das sowieso. Also Modelleisenbahner allgemein, finde ich. Also nach deiner Argumentation. Legen wir das auf bestimmte Spurweiten fest oder pauschal alle? Ich würde jetzt Märklin H0 mal rausnehmen. Okay. Aber alles andere. Okay. Also nur Märklin H0 oder nehmen wir alle H0er raus? Ach, gibt's noch andere H0er? Ja, H0 ist nur die Spurweite und die gibt's auch von anderen Herstellern. Dann nehmen wir nur Märklin H0. Ich glaube nämlich, Märklin ist pleite, deswegen können wir damit nicht schaden. Märklin ist alle 3 Jahre pleite. Aktuell geht's denen aber, glaube ich, gut. Cool. Es ist ein Zeichen dafür, dass die restliche Wirtschaft in der Rezession taumelt, wenn Märklins mal zur Abwechslung gut geht. Gut, dann österreichische Immobilienbesitzer sind auch Feindbild. Weil ich jetzt nicht auf schwäbische Immobilienbesitzer raus will. Nein, österreichische. Okay. Vor allem österreichische Immobilienbesitzer, die Kaufhausketten besitzen. Mhm. Okay, ja, das ist in Ordnung. Auch ein schönes Beispiel. Ist er schuld? Nee, er ist nicht schuld, weil er hat den Kapitalismus nicht so korrupt gemacht, wie er ist. Aber er ist ein Feindbild, weil er es so nutzt, wie er es tut. Ja. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, natürlich. Alle verstehen, wie du meinst. Und das Interessante daran ist übrigens, dass auch lukrative Häuser geschlossen werden. Ja. Bei dieser lustigen Dreierhauskette. Ja. Weißt du, warum lukrative Häuser geschlossen werden? Also auch wenn sie schwarze Zahlen schreiben, geschlossen werden? Erzähl es mir. Wahrscheinlich weil irgendwas mit Immobilien. Genau, weil du die Immobilie aber trotz allem noch lukrativer nutzen kannst, als dass du da ein Ladengeschäft drin betreibst. Das ist total klug. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Du baust die Scheiße einfach um, machst da Büros draus, machst da unten ein bisschen Ladengeschäft draus, machst da vielleicht im Notfall, wenn es der Bebauungsplan erlaubt, auch noch hochpreisige Wohnungen oder Hotels draus. Schön, oder? Ja, das ist vor allen Dingen traurig, wie wenig visionär das ist, aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich möchte Richard David Precht noch auf die Liste setzen. Warum? Muss man das mehr erklären? Können wir da einfach kategorisch Langhaarige nehmen? Einfach Langhaarige? Dann kriegst du auch einen Toni Hofreiter mit rein. Der ist eh Bayer, also dementsprechend. Ja, also wenn Richard David Precht mitgemeint ist, selbst wenn er sich die Haare kurz schneidet, weil er trotzdem im Herzen Langhaariger ist, dann ist das in Ordnung. Okay, gut. Dann Langhaarige und Richard David Precht ist immer mitgemeint. Als Langhaariger in dem Fall. Genau. Das ist nicht als Bayer, weil ich glaube, aus Bayern ist er nicht. Das weiß ich nicht. Das spielt das eine Rolle? Also ja, bei Richard David Precht ist Herkunft unwichtig. Waren seine Eltern schon schuldig? Also ja. Ist es quasi Erbsünde? Ja, ja, Blutschuld, mindestens. Warte, ich schau mal, woher Richard David Precht ist. Der ist sicher irgendwo aus deiner Ecke. Ja, wahrscheinlich. Ja, der ist aus dem Ruhrpott. Oh Gott. Ja, der hat so einen messerscharfen Verstand. Ja. Der sieht. Wo ist er dann her? Aus Solingen. Genau. Ach, schön. Also es funktioniert noch, sich so die Bälle zuzuspielen, indem man solche bescheuerten Sachen sagt. Gut. Ja, wie kommen wir jetzt von Langhaarigen zum Thema, was ist eigentlich mit Frauen? Also bislang sind bis auf Indira Gandhi erstaunlich wenige Frauen vorgekommen. Hier werden auch, keine Ahnung, es waren ja auch Boxer bislang dran schuld, Regina Halmich aber nicht, was sehr irritierend doch, ist. Doch, Regina Halmich ist mitgemeint. Nee, du hast gesagt Boxer. Ja, und Boxerinnen, mei. Ja, was ist eigentlich mit Boxautos? Fällt mir gerade so noch ein. Wir sind jetzt bei der Frage, was ist jetzt eigentlich mit den Frauen? Ja, die sitzen in den Boxautos vielleicht drin. Okay. Das wäre, dann könnten wir auch erklären, warum die ein Feindbild sind. Weil, also Frauen, die Boxautos fahren. Ja? Möchtest du mir jetzt sagen, dass du eine große feministische Vision für unser Manifest hattest? Du sollst mir jetzt erstmal sagen, was ist mit Frauen? Du bist eher hier frauentechnisch irgendwie, ne? Bin ich. Warum? Ja. Na, wenn ich was sage, dann unterstellt man da ja immer gleich mal irgendwelche Motive. Motive. Motive. Was für Motive? Und warum keine Mohöhen? Einem heterosexuellen Mann unterstellt man doch, wenn er über Frauen spricht, immer irgendwelche niederen Motive, dass er da irgendwie eine ins Bett kriegen will. Egal, aber jetzt, ne? Ja. Also es wird immer als anbiedernd wahrgenommen oder als ins Bett kriegen oder als sexistisch. Außer Robert Habeck. Robert Habeck ist die große Ausnahme, bei dem es weder anbiedernd noch ins Bett kriegen wollen. Das wirkt nicht so. Und genau deshalb kriegt er sie alle, glaube ich. Ich glaube, der Robert hat das ganze Berliner... Der Robeck. Der hat ganz Berlin schon durchgebügelt und das mehrfach. Und das mit seinem norddeutschen Charme. Oh ja. Ja, die haben alle gedacht, dass da aus der Ecke nur Kubicki kommt und dann ist so ein Robert halt schon ein Premium-Modell. Okay. Ja. Was können wir über die Frauen sagen? Achso, ja, und natürlich, es gibt wiederum die anderen, die sind dann so Marke Merz und Gauland, da ist natürlich nur Frauenverachtung. Das heißt auf Deutsch, als heterosexueller Mann hast du es ganz schwierig, etwas Wertfreies, Wertneutrales über Frauen zu sagen, was nicht entweder frauenverachtend ist oder frauenfreundlich ist und dir dann unterstellt wird, dass du eigentlich ein misogynes Arschloch bist oder eben sie alle nur ins Bett kriegen möchtest. Deswegen, deine Bühne, du kannst jetzt alles über Frauen sagen, weil dir nimmt man es nicht krumm. Das ist schön. Aber ich will gar nicht über Frauen sprechen. Eine Welt ohne Frauen wäre einfacher. Okay, also. Ja, dann tritt einfach dieses Phänomen auf, was man. Dann tritt einfach dieses Phänomen auf, was man auch aus geschlechtsgetrennten Knasten kennt. Er hat mehr Auswahl. Weil es keine Alternativen mehr gibt. Also von daher, was, wenn man dir finstere Absichten unterstellen kann, dann kann man mir auch immer die finstere Absicht unterstellen, dass ich einfach nur Konkurrenz ausschalten möchte. Okay, schön. Das ist traumhaft. Also wir haben Vordecke, wir haben Schuldige, wir haben Feindbilder. Und bei den Feindbildern waren jetzt so Frauen gar nicht genannt oder großartig mitgemeint. Frauen sind einfach in diesem Manifest überflüssig, weil besser wäre ohne. Das ist ja schön. Dann ersparen wir uns auch, weißt du, das Schöne ist, wir erschlagen damit die ganze Debatte, wer eigentlich überhaupt eine Frau ist. Das Fass müssen wir gar nicht mehr aufmachen. Damit bleibt dieser Podcast TERF frei. Das ist total super. TERF. Ja. Trans-Excluding Radical Feminist. Das ist total toll. Ich habe jetzt gerade über sportliches TERF nachgedacht, aber gut. Ich kenne Surf and TERF und jetzt habe ich Hunger. Okay, also ich nehme das jetzt einfach mit. Also, ja, nimm sie alle, nimm die Frauen. Also, führ sie ins Paradies. Die überlasse ich gerne alle dir. Okay, wir halten fest, ohne wäre einfacher. Das ist schön. Ach ja. Feministische Außenpolitik. Ja, ohne wäre einfacher. Ja doch, das heißt ja feministische Außenpolitik, weil Frauen außen sind. Feministische Sozialpolitik. Naja, ohne wäre einfacher. Ja. Ach ja, herrlich. Du wolltest, dass ich über Frauen spreche. Damit musst du jetzt leben. Ja. Ich sage, ich übernehme das jetzt einfach in unser Manifest. Ja. Ohne wäre einfacher. Gut. Und jetzt die Konsequenz. Also Konsequenz heißt jetzt nicht zwingend, irgendwer muss sterben. Ja. Das ist aber doof. Irgendwas muss brennen, sondern kann ja auch was Positives sein. Keine Ahnung. Entschuldigung, was ist daran bitte nicht positiv, wenn Leute sterben und wir Sachen anzünden? Ja gut, also die Konsequenz des Manifests, also ganz kurz, wegen Marx gedacht und wegen Marx und Luhmann gedacht, sind Angler schuldig, das Feindbild. Ja? Was? Weißt du noch, wer Feindbild ist? Bayern zum Beispiel. Ja, Bayern. Also wegen Marx sind die Angler schuld, dass die Bayern sind und nicht Frauen. Ne? Ja. Also ist die Konsequenz daraus was? Jägermeister. Jägermeister. Gut. Die Konsequenz ist Jägermeister. Ein völlig unnötig hochgejazztes Kräuterlikörchen. Ja. Es gibt aber ein Jägermeister-Manifest. Okay. Hast du da nachgeschaut? Weißt du, wer da schuld ist? Der fünfte Extraktionsdurchlauf. Unter anderem. Magst du das erklären? Möchtest du? Ja, erklär mal kurz. Also Jägermeister ist ja ein Kräuterschnaps. Kräuterschnäpse werden unter anderem dadurch hergestellt, dass den Kräutern in mehreren Destillprozessen das Aroma entzogen wird. Das kann man in vier Durchläufen machen, beispielsweise. So wird es bei Jägermeister gemacht. Und für den Jägermeister-Manifest macht man noch einen fünften Durchlauf. Und so wie du guckst, hat die Marketingabteilung von Jägermeister keinen guten Job gemacht. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, das macht ja nichts. Du bist ja auch nicht Zielgruppe. Also nur zur Erklärung für dich. Wir Menschen, die in den 80ern sich uns quasi Penthouse und Playboy am Kiosk in der untersten Ecke anschauen konnten. Wenn du mal aufgeschaut hast, hast du Männer gesehen, die da einen kurzen getrunken haben am Kiosk. So samstags, was ist so die Trinkerabteilung. Ja. Und die tranken damals Jägermeister unter anderem. Das tun sie immer noch. Und wenn du bedenkst, was in den 90ern dann passiert ist, in den 90ern saßen dann die Mädels, die davor irgendwie auf dem Playboy und auf dem Penthouse waren, auf einmal mehr oder minder begleitet, auf Partys rum und haben orangene Tops getragen und dann Jägermeister ausgeschenkt. Ja. Ja. Du merkst, wie verwirrend das für jemanden sein muss, der in den 80ern gelebt hat und in den 90ern. Ja. Jetzt stell dir vor, pass auf, das Penthouse gibt's nicht mehr. Es hat geschlossen. Den Club oder? Den Club. Okay. Die Zeitung gibt's aber noch. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich jetzt wiederum nicht mit aus. Okay. Na gut. Dann, was ist noch eine Konsequenz? Also Jägermeister ist eine Konsequenz. Also sinnfreie Schnapsgetränke aus Kräutern. Ja, genau. Gut, was ist eine weitere Konsequenz? Flüge zum Mars. Gibt keine Frauen. Okay. Ja. Ja, ist das doch naheliegend, oder? Weil ohne ist leichter. Mars, männlich, kein Snickers, keine Frauen, super Planet. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe nicht in die Richtung, die du dir für dieses Manifest wünschen würdest. Ich hab hier gar keine Wünsche bisher gehabt. Ich denke gerade nur drüber nach, was noch so eine Konsequenz sein könnte. Also außer Kräuterschnaps und Mars. Naja, also du hast gesagt, dass Dinge anzünden und Leute umbringen nichts Positives ist. Damit fallen alle Sachen, die mir Spaß machen, weg. Was bleibt mir anderes übrig? Naja, Überwindung des Kapitalismus ohne Anzünden? Nein. Weltfrieden? Nein. Elfriede? Vielleicht. Aber ohne Frauen ist einfacher. Dann müsste Elfriede halt, muss Richard David Precht halt zur Elfriede umschulen. Okay. Elbphilharmonie, darüber könnten wir sprechen. Elbphilharmonie, warum ja. Könnten wir über Elbphilharmonie? Was ist die Konsequenz der Elbphilharmonie? Naja, Musik ist doch völkerverbindend und entspannend und so. Und dafür brauchst du mitten in einer lustigen kleinen Hafenstadt, die kein Mensch braucht? Ja. Weil, du darfst ja nicht vergessen, ohne ist einfacher, hast du gesagt, das heißt auf Deutsch, Frauen gibt es nicht mehr. Ja. Und ohne Frauen ist Hamburg völlig sinnfrei. Ja, aber deshalb kann man Hamburg ja einem neuen Sinn zuführen. Nee, brauchst du eher. Außerdem ist Hamburg maximal weit weg von Bayern. Hamburg ist ohne Rotlichtszene überhaupt nicht mehr notwendig. Du brauchst es nicht mehr. Das ist so wie der Ruhrpott ohne Kohle und ohne Stahl. Die haben es nur noch nicht gemerkt, weil da so viele wohnen. Aber ja. Stell dir, du musst dir mal vorstellen, Berlin zum Beispiel. Berlin ist auch so eine Stadt. Wenn es so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist in Ordnung. Wenn es in ganz Deutschland keine Trends und keine Entwicklungen mehr gäbe, ja. Man müsste zum Beispiel Folgendes machen: Man müsste einfach ein Jahr lang keine Trends und keine Entwicklungen machen, in ganz Deutschland nicht, so überhaupt null. Ja. Dann würde Berlin in sich kollabieren, weil sie keine Trends kopieren und groß machen können. Aber das ist doch eine adäquate Beschreibung von 16 Jahren Merkel-Regierung, was du gerade abgeliefert hast. Was? Naja, keine Entwicklung, keine neuen Trends. Naja, doch, es gab ja Trends. Welche? Es gab ja dennoch Entwicklungen und Trends. Welche? Nenn mir einen. Na, also ich meine, Merkel hat ja am Ende auch Konsequenzen gezogen. Welche? Na, zum Beispiel Abschaffung der Atomkraft. Das war vorher schon beschlossen. Nee, sie hat es erst zurückgedreht und dann wieder vorwärts gedreht. Ja, ja, siehst du, keine Entwicklung, kein Fortschritt, keine Abschaffung neuen Trends. Abschaffung der Wehrpflicht. Die ist nicht abgeschafft, die ist ausgesetzt. Das ist ja, nur ein Zustand in die Zeit vor 55. Das war auch nichts Neues. Gut, dann. Ja, aber, also erst. Ja, ja, ja, siehst du? Was denn? Siehst du? Komm. Bedeutungsgewinn für Vertrauen. Was? Natürlich. Was? wenn Merkel jemanden ihr Vertrauen ausgesprochen hat. Also, die Konsequenz ist zum Beispiel auch Vertrauensanwachsen, genau. Also die Konsequenz von alledem ist Bedeutungsanstieg für Vertrauen. Also quasi mehr Vertrauen wagen. Mehr Vertrauen wagen. Ist in Ordnung. Ist der Vertrauenswagen ein SUV oder wie schaut das aus? Nee. Ein Cabrio? Ja, also Vertrauen ist auf jeden Fall offen. Vertrauen ist auf jeden Fall ein Cabrio. Das ist sicher. Oder im Notfall so ein Pickup, so mit offenem Verdeck hinten, mit offener Ladefläche. Mhm. Weil, ja, du weißt, was man nach der Postreform gesagt hat? Jeder muss sein Päckchen selber tragen. Ja. So. So langsam habe ich den Verdacht, dass du auch daran schuld bist, dass damals das Maskottchen für die fünfstelligen Postleitzahlen diese Hand war. Fünf ist Trumpf, Rolf. Wieso hieß der eigentlich Rolf? Rolf ist ein Name mit vier Buchstaben. Ja, weil das ist der Witz an der Sache, weil es ist von vier auf fünf. Aha. Ja. Ja. Das hat jetzt keiner gesehen. Das war total sinnvoll. Natürlich. Also ihr könnt euch jetzt alle vorstellen, dass man aus vier Fingern fünf Finger macht. Wollen wir noch ganz kurz auch eine Konsequenz aus Richard David Brecht ziehen? Markus Lanz. Nee, Oskar Brecht. In diesem Sinne, es gibt von meiner Seite aus nichts zu sagen. Dass ja, das passt. Ja, wird auch oft gesucht, so oft wie Richard David Brecht übrigens, Harald Welzer, Caroline Mart und Melanie Ammann. Und, was kommt als nächstes? Was schätzt du? Markus Lanz. Nee, Lanz haben wir schon. Keine Ahnung. Maya Göppel und dann last but not least in der Reihe von Dingen, die oft gesucht werden, genauso häufig wie Richard David Brecht. Das Zeilenende. Juli C. Oh je. Und damit schließt sich der Kreis, denn die hatten wir zu Beginn der Folge, als es über Unterleuten und über Menschen ging. Als ob ich es geahnt hätte, wo das hinführen würde. Ich bin ein richtiger Visionär. Genau, in diesem Sinne, von meiner Seite aus war es das. Lebt mit den Konsequenzen, trinkt einen auf uns und ja, ohne ist einfacher. Tschüss. Elite Bombardhunden aller Länder, vereinigt euch. Das ist so eine herrliche Sinnfrei-Folge. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfsjedi oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.